Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo, und mit dem Marcel. Ja, hallo, und mit dem Martin. Ja, hallo. Ich habe schon wieder vergessen, was das Ding mit dem Marcel war. Du warst jetzt so lange nicht dabei, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Ich will es gerne scharf. Du willst es scharf. Ja. Einmal die Nummer 5 mit scharf. Marcel mit scharfem S. Ja. Aber mit ganz viel scharf. Die Folgennummer ist die 399. Ich versuche gerade eine Überleitung von scharf zu finden, aber es. Nein. Fällt dir eine zum Monument Valley ein, zum Beispiel? Denn Monument Valley hat zum Beispiel die 399 schon eingebaut gehabt. Ah. Hat nämlich mal 3,99 gekostet. Ich wollte heute über den Preispunkt 3,99 € sprechen. Ja. Denn ich habe im Vorfeld für den Fall, dass du doch noch in Crunch wärst und nicht mitarbeiten, mit podcasten könntest, habe ich schon mal geguckt und da war auch ganz viel News in Sachen Hähnchenkeule, 2 Kilo für 3,99 €, muss das sein. Ja. Insofern. Ja. Hähnchenkeule oder Monument Valley. Also die 3,99 € wollte ich deswegen erwähnen, weil das ist für mich so der oberste Scheiß-Egal-Tier bei Spielen auf dem iPhone, wo ich sage, ja, das fühlt sich noch nicht teuer an, ja, aber wertig. Und 4,99 € ist dann schon fast, das sind ja fast das sind ja 5 Euro. Ja. Das sind 10 Mark. Genau. Und lustigerweise, so in meinem Gefühl sind 2,99 € und 3,99 € so nah beieinander, weil die Zahl ja oben gleich geschrieben wird, im oberen Teil. Ja. Was? Wollte ich bloß mal so verkünden. Also die 3 und die 2, die sehen so ähnlich aus, deswegen so empfinde ich die Preise viel näher beieinander als 1,99 € und 2,99 €. So rein geometrisch ist die 3 näher bei der 2 als bei der 4. Also bei mir hat das einen psychologischen Effekt, wenn ich was kaufe. Ich verstehe, das macht Sinn. Tatsächlich. Ja. Ja, irgendwie ist die 8 auch näher an der 9 als an der 7. Richtig. Ja. Richtig. Das weiß jeder, der mal Machine Learning ausprobiert hat. Mhm. Ja. Aber wo du schon bei Alto warst, da kommen wir später noch dazu. Aber davor kommen wir zu den Neuigkeiten diese Woche. Und wie immer in der letzten Zeit sind die so ein bisschen spärlich. Es passiert nicht so super viel, was uns interessiert, Klammer zu. Aber ich wollte kurz updaten für alle, die auf die lustigen Apple-Tags warten, so wie ich, mit der sie dann irgendwie lustig ihr Zeug lokalisieren können, Klammer Katzen. Hoffentlich, keine Ahnung, mal sehen. Lokalisieren ist in meinem Kopf gerade sehr mit Übersetzen und Sprachen verknüpft. Ja. Deswegen finde ich das ganz lustig, wenn deine Katzen Tags kriegen und dann sprechen. Aber auch zu dem Thema sage ich später noch was. Nämlich ich würde meine Katzen dann in die jeweiligen Rassen-Herkunftsländer übersetzen quasi. Also der kleine Russisch und der große, weiß ich gar nicht, Birmanesisch? Keine Ahnung, ob das gibt. Was habe ich gar nicht gesagt? Die Apple Tags zum Lokalisieren im Sinne von Orten verschieben sich wohl auf Sommer. Ich werde mal WWDC-technisch damit rechnen. Sie verschieben sich. Naja, das ist die Gerüchtelage. Ja, also es gibt halt immer diese Analysten, die wissen immer ganz viel Bescheid und dann stellt sich raus, sie wussten doch nicht so viel und dann wussten sie trotzdem Bescheid, aber es hat sich halt alles geändert wegen Coronavirus oder sonst was. Ich verstehe. Es ist auch, die Analysten haben doch auch gesagt, dass jetzt ein Apple-Event ansteht Ende des Märzes. Oder? Ja, ja, aber Coronavirus, ist alles anders deshalb jetzt. Deshalb ist wieder keiner mehr noch. Ja, ja, ja. Genau, also Birmanisch oder auch Burmesisch. Ah, okay. Macht Sinn. Steht unter birmanische Sprache. Gut, sind wir wieder schlauer. Ja. Apropos schlauer, was sich auch nicht versteckt hat, sind die ganzen Club-Phones mit Club-Screen, die jetzt alle rauskommen. Ja. Was total an mir vorbeigegangen ist, und das wüsste ich nicht mal, wenn es nicht YouTube gäbe, mit seinem tollen Empfehlungsalgorithmus, wo die plötzlich aufgetaucht und angetanzt sind. Also was ich mitbekommen habe, ist dieses, ich glaube, es ist Samsung, dieses Viereck, das sich in ein Telefon falten lässt. Genau, also es gibt im Sinne von Square. Es gibt, glaube ich, zwei. Und zwar das neue von Samsung, also wieder eins von Samsung. Mhm. Das erste war auch von Samsung, oder? Das kaputt gegangen ist, was nie erschienen ist. Ja. Genau. Und von Razer Also das, die ja sozusagen die Urmutter der Klapphone, also natürlich nicht Urmutter, das ist Star Trek immer noch, aber das bekannteste Klapphone gemacht haben in den 90ern. Wobei, wenn du sagst Razer, dann meinst du eigentlich Motorola. Genau, Motorola. Weil Hello, Razer genau, ist ja diese die Gamer-Firma, die diese Mäuse macht. Aber das Telefon heißt Razer, ach, keine Ahnung. Naja, also Razor mit O ist, glaube ich, Motorola und Razer mit ER ist die Gamer-Hardware-Firma. Nee, ohne O, nur mit... Ah, ja, O, stimmt, das O ist irgendwann weggefallen, ja. Razer. Schwierig, ja. Ich wollte nur den Unterschied zu den leuchtenden Mäusen mit 20 Knöpfen machen. Jedenfalls ist die zweite Generation der Klappfone da und Samsung behauptet, dass sie ein super dünnes Glas gemacht haben. Mhm. Also keinen Plastikbildschirm. Ich habe dazu ein YouTube-Video gesehen, was heißt, dass das Glas so dünn ist oder zeigt, dass das Glas so dünn ist, dass wenn es wirklich Glas ist, alle Glaseigenschaften verliert und sich eindellen lässt wie ein Plastikscreen. Insofern ist es dann, glaube ich, auch egal. Aber gut, wir haben Fortschritte. Ich muss da immer an diesen einen YouTube-Kanal denken, ich habe gerade vergessen, wie er heißt, der immer die Kratzfestigkeit testet von den Handys und dann immer so, ja, hier bei Härtegrad 7 leichte Kratzer, bei Härtegrad 8 sichtbare Kratzer. Gorilla-Glas halt, weil das macht er irgendwie jedes Mal. Und das ist, Ja, das war, glaube ich, dieser Kanal und bei zwei das, oder eins hat es den Grund aufgegeben. Ups. Also eben wie Plastik. Also ich, wie gesagt, Samsung behauptet, es sei Glas, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber wenn es Glas ist, ist es ziemlich schlechtes Glas. Ach ja. Transparentes Holz wäre auch noch eine Option mal für ein Handy, oder? Ja, aber ja, stell dir vor, du willst es im Kamin verfeuern und es brennt nicht mehr, weil transparentes Holz halt, warum nennt man es dann noch Holz? Ja. Ich warte ja drauf, dass Elon Musk dann irgendwann die Phones disrupted und dann mit transparentem Aluminium kommt und dann irgendwie Dinge dagegen wirft und sie kaputt gehen. Ich habe ja da ganz traditionell in dem Zusammenhang mir jetzt nochmal die Keynote von Steve Jobs angesehen, die berühmte 2007er Keynote fürs iPhone. Aha. Und es ist wirklich jedes Mal wieder interessant und putzig, worauf so Wert gelegt wird. Und man sieht auch nach 13 Jahren, was das für ein Sprung nach vorne war, obwohl es so auf der Hand lag. Ja, drei revolutionäre Geräte in einem. Genau. Was war das? Internetbrowser? Internetbrowser, iPod, iPod und ein war das noch vor Moment, Music, ein Touch, da gab's ein iPod Touchscreen. Da konntest du noch deine eigene Musik hören, das ist nicht toll. Genau, ein Touchscreen, iPod und ein Telefon. Ach, ein Telefon, richtig, Telefon. Ein Widescreen, Touch, iPod und ein Telefon. Ja, weil Kamera hatten sie gar nicht so auf dem Schirm, dass sie das auch platt machen damit, aber das war dann irgendwie... Ja, und Steve Jobs scrollt ungefähr 5 Minuten in Listen rum. Aber das fand man damals spannend. So weil es so butterweich scrollt und damals scrollt es auch noch butterweich. Na gut. Zwischendurch immer, also ich glaube, man kann den technischen Fortschritt immer am Scrollfaktor sehen, denn der schwankt immer, weil die technische Entwicklung mit der Schlechtigkeit des Codes immer mithalten muss. Ja, stimmt. Mhm. Ich habe da ganze Jahre verbracht in diesem Laden damit. Ist gar nicht so falsch ausgedrückt. Ja. Musstest du in diese Wunde bohren, Marcel? Haha. Naja, ich hätte ja eine Hardware-Lösung genommen und einfach einen flexiblen Screen genommen, der dann mit einem Motor an dem Ausschnitt vom Frame entlang gescrollt wird. Mhm. Ja, das macht Promotion interessiert auch keinen mehr, gell? Schade. Ich fand das ja schon relevant. Was ist denn Promotion? Ja, weiß keiner, gell? Dass die iPads 120 Hertz können. Ja, 120 Hertz. Und ich hätte gerne 120 Hertz auch auf Telefon. War ja nur, das war ja nur auf den iPads, oder? Ja. Das ist nur auf dem iPads bisher. Genau. Also diese Zerfaserung des Marktes ist halt auch immer schwierig. Also wenn man einfach sieht, wie du deine Nische finden willst, um Geld zu verdienen in dem Ökosystem. Ich bin ja wieder auf LCD angelangt auf dem Telefon. Und zwar nicht unglücklich, ehrlich gesagt. Ich mag mein iPhone 11 vom Display her fast lieber, als ich meinen 10 mochte. Aber schwarz. Schwarz muss schwarz sein. Ist schwarz genug? Ist schwarz genug, leider. Ich habe es ja auch so gesehen, aber wenn du mal dieses Nachziehen nicht mehr siehst, ist schon schöner, wenn du kein Nachziehen mehr hast. Aber dafür polarisiert es ein bisschen. Das LCD ist auch schwierig. Nicht drüber nachdenken. Kommen wir zum nächsten Thema. Da musste man öfter mal nachdenken. Jetzt kann man sich's allerdings sparen, weil es geht um HQ Trivia. Hier auch schon mehrfach Thema. Irgendwie, ich habe die Folgen rausgesucht, aber jetzt kann ich gerade wieder nicht mehr gucken, weil ich meine App noch nicht neu geschrieben habe. 300, die Folgen 309, 312 okay. und die 313. Okay, dankeschön. Damit bist du raus und hast verloren. Ja, wir erinnern uns, das war eine Trivia-App, wo man irgendwie zu einem Livestream einschalten konnte. Da wurden immer Fragen gestellt mit zwei oder drei Antworten, glaube ich. Und dann durfte man im Multiple-Choice-Verfahren die richtige auswählen. Und wenn man das 10-mal in Reihe geschafft hat, dann war man einer der Glücklichen, die den Cash-Prize unter sich aufteilen durften, der, ich glaube, es waren 10.000 Euro oder Dollar. Aber ich habe schon wieder vergessen. Also es ist jetzt egal, weil die App wird eingestellt, das Venture-Kapital ist verbrannt, es wollte niemand kaufen. Die Zukunft des Fernsehens wird dementsprechend an dieser Stelle zu Grabe getragen, weil es wurde ja als die Zukunft des Fernsehens verkauft. Und ich erwähne jetzt eigentlich nur, erstens, weil wir hier auch drüber geredet haben und Kulissenpflicht und zweitens, weil der letzte Stream natürlich auch schon mit dem Wissen stattfand, nach der Ankündigung, das ist jetzt das Ende und sich die beiden Moderatoren dann da ordentlich besaufen und eine halbe Stunde lang irgendwie Fremdschämen-Programm machen und wer sich das angucken möchte, der findet das auch auf YouTube, wenn er HQ Drunken Hosts googelt, 30 Minuten Spaß, Anführungszeichen. War jetzt aber so die englische Variante, oder? Dieses genau. deutsche Ding, das es da auch gibt, also meine Familie hat das mal gespielt, das lebt noch? Oder es ist gibt, es von es derselben gibt, Firma? Es gibt oder? Ein deutsches Ding. Es gibt irgend so ein deutsches Schalte zum Fernsehquiz um 8 Uhr stehen die Fragen, also, ganz Deutschland spielt 5 bis 10 Minuten lang live. Ja, aber Quiz. Das ist mit Fernsehen, oder? Nee, das ist App. Die haben alle die App aufgemacht dann und wollten da mitspielen und auch mit. Also selbes Konzept, deswegen irritiert es mich gerade. Ich bin aber zu schlecht vorbereitet. Weil ich bin jetzt auch noch irritiert, weil ich habe in einem Podcast gehört, dass es sowas von Microsoft gab vor 10 Jahren. Ja, das gab es sowieso. Nur zwei, drei Staffeln lief. Das war auf der Xbox, das war super. Genau. Xbox. Alle gegen Xbox oder so. Da hat, glaube ich, der Bobo auch drüber gesprochen in der einen Sendung, die wir letztens auch referenziert haben. Deshalb kommt mir das auch gerade wieder hier vor. Aber das war ja nicht Video, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Nee, das war ja so 3D-Xbox-App. Avatar-Kram. Genau. Genau. Ja, aber dass es so die deutsche Variante mit Video gab/gibt, ist mir neu. Insofern, wir können das hier mal eruieren, gegebenenfalls nachtragen. Ach nee, Video war es, glaube ich, keins. Okay. Es ist nur die App selber, die praktisch so live läuft und man halt so die Information bekommt. Das war jetzt wirklich so mit moderierter. Ja, ja, also um nochmal kurz abzureißen, okay. was das war. Das war quasi ein Hochkant-Video, das auf dein Telefon gestreamt wurde. Und in diesem Video fanden dann die Fragen statt und du konntest quasi interaktiv dann da auswählen und mitmachen. Ah ja. Okay, das wäre praktisch so, wenn jetzt irgendwie so Hohecker da. Komisch, in dem Videostream wäre, ob man selber im Quiz aber mitspielt. Sozusagen, ja. Okay. Klingt ja schon gar nicht so schlecht. War schon lustig, ja. Oder? Aber es hatte halt das übliche Problem, dass Venture-Kapital finanzierte Firmen so haben. Im Endeffekt fand sich dann niemand, der es wollte. Und dann hat man es wieder sein lassen. Verstehe. Nun ja, nun denn, leiten wir über zu der nächsten Kategorie, Kategorie ist falsch. Ich möchte das jetzt so als Feature einführen. Und zwar frage ich mich öfter mal, ja, da war doch was, was war denn eigentlich mit? Was ist denn jetzt eigentlich? Und also um das abzukürzen, was ist denn jetzt eigentlich mit? der Amaze. Weil wir erinnern uns, ich glaube, wir haben seit die Amaze irgendwie die Finanzierung verloren hat, auch nicht mehr darüber geredet. Die Förderung, die Amaze in den vergangenen Jahren bekommen hat, von der, war es die Stadt Berlin? Ich glaube ja, die ist flach gefallen und seitdem haben wir nicht berichtet. Und es gab einen Kickstarter, der ging durch. Irgendwie knapp 60.000 Euro eingesammelt und sie findet statt, aber ist noch nicht klar, wo. Das stimmt, glaube ich, nicht. Das Nein? ist, sie haben eine Location gepostet letztens, ist wieder in der Nähe vom auf der Webseite Urban Spree. Okay, auf der Webseite steht noch TBC. Ja, die Webseite ist notorisch sinnlos. Wusste ich doch. Insofern, ich habe das hier im Wesentlichen hier reingetragen, damit ich noch lerne, was Sache ist. Und vielen Dank. ich glaube, diesmal ist es auf der anderen Seite der Spree, aber da in der Gegend. Auf jeden Fall, der Twitter-Account hat letztens ganz stolz eine Location getwittert. Gut, dann gucke ich mir das mal an und schau mal, wo das dann ist. Jedenfalls kann man eher da mal abends vorbeigucken. Ja, wo wir dann schon bei den Spielen sind und den bedrohten Spielen sozusagen, kommen wir zu Carcassonne. Carcassonne hat ein letztes offizielles Update erhalten, die Tage. Ja, ich wollte es nochmal erwähnen hier, weil die Konditionen ja insgesamt so ein bisschen auch immer wieder schwierig sind für die Leute. Also, was passiert mit Carcassonne ist, Carcassonne selber geht aus dem Verkauf Ende des Monats und zwar am 29. Also, wir haben noch eine Sendung dazwischen und dann kann man das Ding nicht mehr kaufen auf iOS und auf Mac, unsere Version. Und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt trotzdem noch ein letztes Update, damit es möglichst lange lebt. Und in diesem letzten Update gibt es volle iPad-Unterstützung auf volle Größen, unterschiedliche Größen in alle Richtungen, so dass auch endlich alle ohne schwarze Balken spielen können und auch das nicht mehr hochgezoomt ist, was gar nicht so aufgefallen ist. Damals war die Spielfläche, konnte man natürlich schon immer zoomen, aber die ganzen Menüelemente waren immer so ein bisschen eigentlich zu groß fürs iPad. So, das ist so das eine. Das ist jetzt, wir haben uns entschlossen, das jetzt noch schnell zu machen und noch durchzuziehen. Das Problem ist ein bisschen, wenn die Updates kommen, nachdem die App nicht mehr verkauft wird, dann kommen die Updates bei den Leuten nicht mehr an. Das heißt, so diese automatische, oh, es gibt eine neue Version der App, die gibt es dann auch nicht mehr. Die ist nämlich dran gebunden, dass das Ding verkauft wird. Man kann angeblich noch Updates machen, nachdem man es aus dem Verkauf genommen hat. Dann müssen die Leute aber selber unter gekaufte Programme gehen und müssen es per Hand runterladen oder müssen es neu runterladen sogar. Das ist so ein bisschen schade an der Stelle. Aber auch interessant, dass es da irgendwie diese ganzen Grauzonenfälle gibt und dass die irgendwie funktionieren. Ich habe mich versucht, so gut wie möglich zu informieren. Ich hoffe, dass das alles stimmt. Die In-App-Käufe sollten noch weiter funktionieren. Das heißt, man kann sich irgendwann später einfach, also zumindest von unserer Seite technisch, ist es erlaubt noch, dass man noch die Erweiterungen nachkauft. Was nach wie vor nicht funktioniert, ist, wenn man einen Family-Sharing-Account hat, dass man In-App-Käufe kauft auf dem Spiel. Das ist übrigens nur mal so ein bisschen blöd. Also vielleicht jetzt den halben Preis auch noch nutzen, um für die Familienmitglieder doch noch das Spiel zu kaufen, damit man später auch die In-App-Purchases kaufen kann, ohne sich ummelden zu müssen. Ist aber auch ein bisschen nervig. Also ich will das gar nicht so als Kohle-Grab nehmen, jetzt, sondern nur als Convenience-Geschichte. Weil der einzige Weg, wie man Family-Shared die Erweiterungen dann auf den anderen Account kriegt, ist, indem er kurz dem Hauptaccount, auf dem es gekauft wurde, sich einloggt, dann die Käufe wieder herstellt und dann wieder zurück umloggt. Das muss man nur einmal machen, Carcassonne merkt sich das. Das ist schon okay, es ist aber einfach irre umständlich und allein das Formulieren in einer E-Mail ist immer schon echt schmerzhaft. Ja. Ja, das ist ja so ein bisschen ein Problem. Aber ansonsten, die In-App-Purchases sollen angeblich noch funktionieren. Ich habe das genug recherchiert und auch bestätigt bekommen. Das ist ganz gut. Deswegen gibt es jetzt auch noch eine Geschichte. Deshalb will ich es hier auch nochmal erwähnen. Und zwar haben wir uns entschlossen, dass wir ein Abo einführen für die für Online-Spielen. Das kostet zwar nichts, also das Abo kostet schon was, aber so, das wird nach wie vor noch so lange funktionieren, wie ich es irgendwie hinkriege, das Ding am Laufen zu halten, was eigentlich recht lange sein soll. Nichtsdestotrotz könnt ihr uns dabei unterstützen, indem ihr einfach einen monatlichen Beitrag bezahlt. Für den kriegt ihr offiziell nichts, aber wir werden versuchen, dieses Geld dazu benutzen, dass die Server noch möglichst lange halten, weil da gibt es Tätigkeiten, die einfach passieren müssen. Also Server müssen immer Security-Updates bekommen, die müssen an sich bezahlt werden, plus man muss auch sich mit der Zeit gehen, und eine Geschichte, die sich leider im Herbst ändert, ist, wie die Push-Notifications funktionieren. Das heißt, da muss man auch wirklich nochmal Code und Arbeit reinstecken, und deswegen wäre es von Vorteil, wenn es da auch eine finanzielle Gegenpol gibt, der dem hilft, damit wir das auch machen können, ohne uns Gedanken zu machen, dass wir jetzt woanders unsere Brötchen verdienen müssen in der Zeit. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, vielleicht weniger missverständlich, man kann einen freiwilligen Beitrag für Serverkosten leisten via In-App-Abo. Genau, den kann man leisten, und wenn man will. Und das ist so ein Betrag von 50 Cent bis 2 Euro. Kann man praktisch das Ding unterstützen, aber für alle. Also wie gesagt, man kriegt nichts dafür, aber auch alle anderen können immer weiterspielen. Es wird nie umgestellt werden auf nur wer zahlt, kriegt was. Also nicht in der, also außer es ändert sich nochmal Modalität, alles, aber das glaube ich nicht. Im Moment ist die Situation, so wird es dann sein. Und wenn da Geld reinkommt, nutzen wir es für Carcassonne und erstmal den Server und ansonsten vielleicht auch noch Updates, wenn man die mal machen muss, iOS-technisch. Aber wie gesagt, die kommen vielleicht nicht durch euch durch. Deswegen mal schauen. Ja. Aber so, das ist zumindest eine Möglichkeit jetzt. Im Zweifel gibt es ja auch noch die In-App-News, wo man dann zumindest pushen kann, wenn es ein Update gibt und was man tun muss, wenn man updaten. Genau, ich versuche das da möglichst klar zu halten, aber es ist halt ein bisschen kompliziert, leider. Ja. So ist die Situation jetzt. Und ja, nochmal danke an Lisa, die ist hier zeitlich eingesprungen, auch damit es noch rechtzeitig vor dem Schuss geht. Ja, ja, wunderbar. Gut, eine kurze Zwischen-Intermezzo-Kategorie von Tipps, die leicht kryptisch betitelt ist mit Apple Watch längste Bewegungsserie. Ja, also ich, wie immer, fange ich mit einem ganz anderen Schlenker an. Meine Natürlich. Tastatur macht sich jetzt bemerkbar von meinem neuen Laptop. Das heißt, da war Zeug unter den Tasten drunter und die gehen dann nicht so gut. Was tatsächlich geholfen hat, war mit dem Staubsauger ranzugehen. Und danach fühlten die sich auch wieder normal an. Was ich auch sagen kann, die Flüssigkeitsresistenz ist ganz gut von der neuen Tastatur. Das ist erscheint so eine Nebenwirkung von diesen 200 Kunststofflayern zu sein. Das war einfach ein schönes Wisch und weg, und dann war es weg. Mhm. Gut, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich habe gestern eine sehr lustige Situation gehabt, wo ein App Store involviert war und rumgepusche und Versionen hochgeladen und so Kram. Und das hat dazu geführt, dass ich mich den ganzen Tag nicht vom Sofa wegbewegt habe. Und dann schlug es 12 Uhr und meine Längsbewegungsserie war kaputt. Lustigerweise dadurch kaputt gegangen, beim App Store Dinge zu submitten. Und da die ja schon 500 Tage lang war, war ich sehr frustriert, vor allem nur noch, weil nur noch 20 Kalorien fehlten und mir die Apple Watch auch nicht gesagt hat, Achtung, jetzt mach doch noch schnell was, bevor es vorbei ist. Tatsächlich hat dann der Cheetor Fix funktioniert. Man kann einfach die Zeit zurückstellen und dann noch sein Quäntchen zu Ende laufen. Ja, das wollte ich bloß mal sagen, wenn Menschen an ihrer Längsbewegungsserie hängen und die durch so dumme Sachen kaputt geht, können sie dadurch Abhilfe schaffen. Oder wenn man zum Beispiel im Flugzeug unterwegs war und der Tag nur 5 Stunden lang oder so. Ja. Aber auch das, okay, ja, egal. Genau, also offensichtlich registriert Apple nach der Systemzeit der Uhr, wo die Health-Daten eingetragen werden. Was natürlich irre ist für so Sachen wie Zeitumstellung und so Kram. Weil dann hast du teilweise Daten doppelt drin und so. Ich weiß nicht, ob man das Problem leicht lösen kann, aber eigentlich muss ich sagen, ich finde es ganz gut. Ich hoffe auch, dass es eine Lücke ist, die nicht gestopft wird, denn ich würde mir tatsächlich so Joker wünschen bei diesem ganzen Activity-Kram, wo ich sagen kann, okay, ich habe sozusagen 10 Tage Urlaub im Jahr und da mache ich halt nichts, weil es ist ja auch nicht gut, wenn man jeden Tag was macht, egal ob man krank ist oder das Wetter scheiße oder Blizzard oder was weiß ich. Da ein bisschen mehr Flexibilität in der Gamifizierung würde ich mir von Apple wünschen. Die Arbeitnehmerrechte bei der Gamifizierung müssen gestärkt werden. Ja, es ist schon einfach motivierend. Also ich mache halt meinen Ring jeden Tag voll und das würde ich nicht machen, wenn ich ihn nicht voll machen würde. Hm. Wenn das ja da ist. Doch, doch. Damit. Doch, doch. Ja, Ringe voll gemacht. Kommen wir zum Konsum. Der Konsum besteht aus drei Produkten, die alle von mir kommen. Deswegen wird es jetzt ein bisschen monoton, aber ich versuche es. Ich hätte jetzt fast gedacht, durch Sketche aufzulockern, aber das war letzte Folge. Kommen wir zu Gboard. Das ist das Keyboard von Google für iOS, das ich mir vor kurzem mal installiert hatte. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Grund war. Ich glaube, ich wollte eigentlich gucken, ob ich direkt Google Images searchen kann mit dem Keyboard, was tatsächlich geht und praktisch ist. Aber dann habe ich festgestellt, das ist für mehrere Spracheingaben wesentlich besser als das iOS-Keyboard tatsächlich. Also wenn man öfter mal Deutsch oder Englisch tippt, dann funktioniert das sehr viel besser, dass es automatisch erkennt, was man denn eigentlich gerade tippt. Vor allem, wenn man das halt einstellt. Man kann bis zu drei Sprachen, glaube ich, gleichzeitig einstellen bei dem Keyboard. Und das funktioniert für mich besser, als jetzt mit dem englischen Keyboard Deutsch zu tippen auf iOS-System-Keyboard. Das, was es ja auch so ein bisschen können soll, aber klappt nicht so super. Wie läuft es dann? Ist dann die Autokorrektur immer noch vom System oder ist die dann auch abgeschaltet? Die ist von Google tatsächlich. Da ist da so ein grauer Autokorrekturbalken und der ist tatsächlich dann auch besser. Und wie kommt man an die Secure-Geschichten, also die Passwörter und den ganzen Scheiß? Das blendet sich dann oben drüber trotzdem? Das blendet sich oben drüber, das funktioniert. Okay. Spannend, also an sich glaube ich dir das gerne, dass das inzwischen besser ist, was Google da abliefert. Gleichzeitig möchte ich aber auch nochmal darauf hinweisen, das ist natürlich Google und die Tastaturen fragen doch auch immer, gerade für sowas, ob sie nach Hause telefonieren natürlich dürfen. Full Access und Schnickschnack. Genau. Ja, ja. So, also sie müssen zumindest fragen, das ist das eine und du hast ja gesagt, oder? Natürlich, ja. Sonst funktioniert es ja nicht. Ach so, lokal kann ist auch nichts. Also ich weiß nicht, wie viel es lokal kann. Das war mir an der Stelle relativ egal. Genau. Und das ist bei Keyboards natürlich schon so ein bisschen auch eine spannende Geschichte. Das ist eine gute Datenbasis, die Google da sammelt, möchte ich nur mal als kleines Zuckerchen. Damit jemand, der wie Vassell uns zuhört, dann die so Sachen sich auch nicht entscheiden benutzt. Kann fundiert. Genau, ja, während wir uns total sagen, yo, fuck it. Genau. Außerdem kann das irgendwie noch 20 andere Dinge. Also es hat irgendwie Google Translate auch angebaut. Du kannst dann irgendwie automatisch in Sprache Y übersetzen. Du kannst, wie gesagt, Images searchen, aber nicht nur Images, sondern auch GIFs und Emoji. Also es ist so ein Combo-Modus, wo du quasi auf dieses Image-Suchen-Icon klickst und dann gibst du irgendwie Sad Cat ein und kriegst halt erstmal das Emoji zu trauriger Katze, kriegst GIFs von traurigen Katzen und gegebenenfalls auch Google Images zu von traurigen Katzen. Das ist sehr praktisch. Ich finde ja nach wie vor interessant, dass diese Third-Party-Keyboard-Geschichte ja schon so ein großer Launch-Ding war zu iOS 8, glaube ich, oder iOS 9, also schon echt auch eine lange Geschichte hat. Und ich persönlich nicht darüber hinausgekommen bin, mehr als ein anderes Keyboard zu verwenden. Und das finde ich auch eher schlecht als recht. Das war aber okay, eben das ich irgendwie vor x Sendungen mal vorgestellt habe. Du kannst jetzt einen Timestamp für jetzt eintragen, damit man praktisch, egal wo man ist, mal so einfach mal eben schnell was eintragen kann. Habe ich das nicht vorgestellt? Ich habe es dann, glaube ich, nochmal auch installiert und nochmal drüber gesprochen. Kann sein, dass du das vorgestellt hast. Das war aber erstmal extrem scheiße und jetzt ist es okay. Ja. So. Es ist nie wirklich gut geworden. Ja. So, es kackt auch ab ohne Ende. Mhm. Aber es ist halt für genau den Fall so, also ich habe damit irgendwie Wehenabstände und sowas dann gemessen, ohne viel Nerv. Das war dann okay. So, war aber, also irgendwie so die Kombination aus Numbers und dem Keyboard war dann relativ brauchbar für das. Und das ist, weil ansonsten halt per Hand die Uhr, also so ein Timestamp irgendwo eintragen, per Hand tippen müssen, was für ein Datum jetzt ist oder Uhrzeit, das nicht immer dabei zu haben, ist so seltsam. Da ist mir auch wieder eingefallen, dass es im macOS ja eigentlich schon lange diese Funktion gibt auch, diese globale, wo man einfach irgendwelche Shortcuts benutzen kann, die systemweit was zur Verfügung stellen. Und eine Geschichte ist ja auch wirklich so, Datum und Uhrzeit einzutragen, die jetzt aber noch mehr versteckt wurde als je und je. Ist mir aber da eingefallen, dass das so ein ganz altes Feature eigentlich sogar ist, das jetzt eher so im Zuge dieser Konsolidierung der Plattform und der, der Gesamtbehandlung hat eher immer weiter verloren ging, beziehungsweise auch nie ein gutes Interface bekommen hat. Also die Services von den Apps waren halt eigentlich ein geiles Next-Step-Feature, das halt immer stiefmütterlich und komisch behandelt wurde. Vor allem hat das nicht nur alte Features, sondern auch alte Bugs. Ich habe, glaube ich, seit iOS 10.7, keine Ahnung, also seit es diese Text-Replacement gibt, habe ich da Support-Textbausteine drin. Und das erste Mal, dass ich die eingetragen habe, war ich nicht sehr klug und habe eingetragen, wenn ich tippe Android, dann ersetzt das durch einen langen Text, der erklärt, warum es Carcassonne nicht für Android gibt. Und das Problem ist, der Bug ist, ich kann es nicht löschen. Wenn ich es lösche, synkt sich es automatisch wieder drauf auf alle meine Geräte. Und es ist schrecklich. Ich kann nicht Android tippen, nirgends. Ich kenne das. Ich habe das mit DWA gemacht, glaube ich, oder so. Und das war dann auch immer so automatisch. Also mit mit Apple? Irgendwas war lange Zeit. Ich konnte es dann im Endeffekt, ich bin sehr konstant am Löschen gewesen mit jedem neuen Gerät immer wieder. Irgendwann war es dann mal weg. Aber ich hatte da auch sowas, was so, oh scheiße, das verlängert es jetzt immer. Wobei das ja wieder was anderes ist. Das ist ja der globale Keyboard-Ersatz, kurzfristig. Was ich meinte, war wirklich die Services der Apps. Ich weiß gerade im Moment gar nicht, wo man die findet. Die sind, glaube ich, unter Keyboards und Shortcuts. So, unter Shortcuts sind die, glaube ich, inzwischen. Und da gibt es eigentlich Services. Und Services ist wiederum was die einzelnen Apps alle anbieten können. Und Notes hatte immer angeboten, eben auch gib mal das aktuelle Datum an. Das Problem ist jetzt bei mir ein bisschen dieses Jetzt habe ich eine Testversion drauf und ich habe, glaube ich, 20 Einträge, die heißen Make a New Sub-Israel-Dokument in meiner Liste hier, die mir alle nicht helfen, aber ich kann auch meine Sub-Israel-Apps nicht von der Platte löschen, weil die sind halt da als Archiv, das ist wichtig. Und deswegen, das ist halt eine lange Liste, die man nicht resizen kann, inzwischen alles im Arsch. Früher war das mal alles super und dann Next war alles besser oder so. Ja, und dann Next war eh alles besser. Gut. Nicht für Next gab es aber Altus Odyssey, was es jetzt für macOS gibt. Dazu ist sonst auch nicht viel zu sagen. Sie rufen. Altus Odyssey war der zweite Teil, oder? Genau. Sie rufen einen anständigen Preis ab. Ich glaube, ich habe schon wieder vergessen, was es war. Es waren so $9,99 im Amis, genau. Im Deutschen weiß ich es nicht. Ja, halt 10 irgendwas, glaube ich. Ist okay. Finde ich gut. Und schön, dass es das für ein Mac gibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt für mich auf dem Mac jetzt gerade das ist, was ich mir auf dem Mac installieren würde. Also ich finde das eigentlich am Apple TV tatsächlich ideal. Aber es ist gut zu wissen, dass es das gibt und sei erwähnt. Und als drittes wollte ich eine Safari-Extension empfehlen. Auch das gibt es noch. Man muss sie ja jetzt kompliziert über den App Store distributen und installieren. Aber es gibt tatsächlich also noch welche. Und namentlich wollte ich empfehlen Dark Mode, so heißt die Extension, die nämlich automatisch versucht, Webseiten, die nur in blendend weiß erhältlich sind, die auf invertiert umzustellen sozusagen. Klappt so leidlich gut, aber man reduziert zumindest den, ich habe Dark Mode an und ständig ein weißes Browserfenster offen, reduziert man sehr gut damit. Verstehe. Ja. Ich bin jetzt so gute Bewertungen leider, aber ach ja. Funktioniert okay genug. Funktioniert okay genug. Es ist halt, es hat manchmal so ein bisschen Performance-Issues. Also es scrollt alles nicht mehr so ganz butterweich, gerade mit viel Video oder so, weil die halt viel mit Grafikeffekten machen. Aber man kann das auch noch customizen, was man da machen will und so. Und das funktioniert wirklich gut genug, dass ich es halt ständig laufen habe, gerade auf Arbeit, wo ich halt viel Text lese. Ist das sehr praktisch. Ich verstehe den Impuls zumindest. Marcel ist ja ein Gegner des Dark Modus. Ja. Ja, ich finde es auch so lustig, dass du vom OLED weggegangen bist, obwohl du den Dark Mode so magst. Okay. Weil beim OLED erst ist es ja energiesparender. Ja. Schwarz. Ja, und? Schwarzen Hintergrund. Es geht mir doch nicht um das Energiesparen. Ja. Mir geht es um nicht mein Kind aufzuwecken, während ich ins Bett gehe. Ach Gott, jetzt, warum hast du das nie gesagt? Das ist alles so ein Elternding, dieser Dark Mode. Ja, der Elternmode. Also die Lichtstärke des Displays ist beim Zu-Bett-Gehen durchaus super relevant, ob man da jetzt schreiendes Kind hat oder schlafendes Kind. Wisst ihr, was auch einen Dark Mode hat? Threes. Kann ich auch empfehlen, wenn man nachts neben dem Partner liegt und noch ein bisschen ein paar Threes spielen möchte, dann Dark Mode an. Ja. Oh, gibt's hier. Oh Gott, nein. Altes Odyssey, Altes Adventure gibt's auch. Ja, auch für Mac. Mit Dark Mode. Nee, aber das kostet hier nur $2. Ist das hier ein Scam? Nee. Ha. Nee, da. Es gibt Adventure für $2 und Odyssey für $10. Ich fand Adventure ja sogar besser. Nee, dann. Ich bin in beide nicht reingekommen. Ja. Ach ja. Naja. Gut, kommen wir zum Nachklapp. Und da dürfen dann wieder andere Leute reden als ich. Ich denke Marcel, mit einem kryptischen Thema, wie so oft, Best 5 of 20 heißt das. Du musst mir erklären, was das bedeutet. Ich habe zwei Hashtags angeschafft auf Twitter, die ich jetzt nutzen werde in Zukunft. Und zwar möchte ich meine laufende Top 5 veröffentlichen. Weil ich spiele so viel im Jahr. Mhm. Und Best 5 of 20 heißt jetzt erstmal die besten 5 Spiele, die ich 2020 neu gespielt habe. Ah, es sind nicht die besten 5 aus 20, sondern es sind die besten 5 aus dem Jahr 2020. Genau. In Zukunft, also die Idee, dass es langfristig dann überschwappen wird in so ein laufendes Ding der letzten 12 Monate. Hm. Damit ich sozusagen. Quasi die Rolling Goaties. Genau, die Rolling Goaties. Weil ich finde es ganz interessant, mir selber so Gedanken zu machen, wie wo ordne ich was ein und dann vergesse ich auch nichts mehr. Oder können halt dann jederzeit neue dazukommen. Hm. Bis jetzt habe ich noch nicht mal 5 geschafft dieses Jahr und es ist Februar, Ende Februar. Das ist schon ganz lustig. Eins hat es auf Platz 1 geschafft und das ist Kentucky Route Zero, was ich jetzt durchgespielt habe. Mir wurde empfohlen, auch nochmal zu sagen, für welche Plattform es das gibt, nämlich PC, Switch, Xbox One und PlayStation 4. Die Xbox haben wir mal wieder unterschlagen, also habe ich letztes Mal wieder unterschlagen, weil ich nicht nachgeguckt habe. Ich möchte schon auch ein bisschen Xbox-freundlicher für unsere Zuhörer werden, also so servicetechnisch, aber manchmal schaffe ich es einfach nicht nachzugucken. Ja. Na gut, Kentucky Route Zero, ich war stehen geblieben, glaube ich, beim Interlude zwischen Akt 2 und 3, als ich letztes Mal gesprochen habe. Es ist wirklich interessant, wie sehr dieser Zwischenpart zwischen Akt 2 und 3, wo man, glaube ich, eine halbe Stunde einfach bloß auf dem Hosenboden sitzt und zuguckt, mein Gefühl für Akt 3 verändert hat und wie wichtig der war. Und auch, dass ich ihn durchgestanden habe. Was ich jetzt erst erfahren habe, die Entwickler des Spiels haben diese Interludes nicht als klassische Spiele veröffentlicht gehabt in der bisherigen Version, sondern als einzelne Standalones. Und zum Beispiel dieses kleine Zwischenspiel war eine VR-App, wo man als Schauspieler auf einer Bühne sitzt und sich umgucken kann bloß. Das ergibt dann auch alles ein bisschen mehr Sinn. Und die späteren sind auch ziemlich abgefahren, was die Ideen angeht. Bei der TV-Edition, die ich gespielt habe, sind die allerdings ins Spiel integriert. Und ungefähr 10 Minuten nach dem Punkt, bis zu dem ich letztes Mal gespielt habe, kam eine der großartigsten Szenen, die ich in meiner Spielegeschichte erlebt habe. Eine Szene, die ich wirklich so magisch fand, wie die interessantesten, die ich sonst gespielt habe. Vielleicht, als ich auf den Berg gestiegen bin bei Journey was mir so in den Kopf gekommen ist bei Journey, wenn man so diesen Sand runterfährt und dann dieses Sonnenlicht dagegen scheint. Also ein sehr, sehr, sehr starkes Bild, was sich fast jedem einbrennt, der das Spiel spielt. Und da gibt's eben eine in Kentucky Route Zero, so gefühlt ist die genau in der Mitte des Spiels. Und die kommt völlig aus dem Nichts, weil das Spiel auch ein bisschen mit den eigenen Konventionen da bricht. Und also ich war sehr verzaubert und sehr positiv überrascht davon und gehört sicherlich jetzt schon zu einem meiner Lieblingsszenen in Computerspielen. Ansonsten, ich fand Akt 3 und Akt 4 am stärksten, wie das halt meistens so ist. Also so von der Begeistertheit hat es bei mir relativ stark die Harry Potter Kurve. Und da Du erklären, was die Harry Potter Kurve ist. Na gut, die Harry Potter Kurve ist eigentlich ein bisschen früher. Ich glaube, den vierten Band fand ich da am besten und dann ging es ein bisschen bergab. Huh. Obwohl dann so diese Umbridge-Story fand ich auch spannend. Und dann der Schluss ist halt so, ja, okay, alles zusammengeschnürt, aber irgendwie hat mich das nicht mehr begeistert. Hm. Und bei Kentucky Road Zero ist es leider auch so, der Akt 5 fällt für mich ein bisschen raus. Gar nicht, weil ich die Grundidee falsch finde, sondern weil er viel links liegen lässt. Also man hätte das gleiche Konzept des Akt 5 mit Inhalten füllen können, die einen mehr abholen davon, was in den vier Akten davor passiert ist. Und das fand ich schade. Und deswegen, bis dahin war die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich es auch in meine 10 Spiele der Dekade gesteckt hätte. Hm. Und nach dem letzten Akt bin ich mir nicht sicher, ob ich es reinstecken soll. Ich würde es nicht komplett ausschließen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Verstehe. So ein bisschen weil ich habe eine Verbindung zu den Charakteren aufgebaut und es werden immer mehr in dem Spiel. Und dann kommen im Epilog sozusagen nochmal welche dazu, die mich gar nicht interessieren. Das ist mir dann zu konzeptionell. Verstehe. Das ist dann zu sehr, ich will halt die Aussage rüberbringen. Das hätte man auch machen können mit den Figuren, die man bis dahin kennengelernt hat. Ja. Also ein bisschen schade. Übrigens, viele wundern sich ja, wie kann es denn sein? Der letzte Akt, der fühlt sich so klein an oder so wenig ausgedehnt. Warum haben die jetzt 5 Jahre dran gearbeitet? Oder ich weiß nicht, wann der letzte Akt erschienen ist, vor 3 Jahren oder so. Mhm. Nein, sie haben jetzt nicht die letzten 3-4 Jahre an dem letzten Akt gearbeitet. Der war relativ schnell vorbei, sondern an den Konsolenports. Mhm. Und deswegen hat es jetzt so lange gedauert. Das macht Sinn. Gut. Trotzdem eine große Empfehlung. Man muss allerdings den Mut haben und also Mut mit 2 O und D, die Stimmung haben. Und mir ist jetzt wieder aufgefallen, wie sehr mich beeinflusst, welches Spiel ich vorher gespielt habe, wie ich ein Spiel, was ich dann spiele, finde. Oder ob ich es überhaupt spielen kann. Denn ich habe es endlich geschafft. Nach 15 Anläufen gefühlt habe ich es endlich geschafft, 2 meiner Pile of Shame Spiele zu spielen und deswegen habe ich das andere Hashtag Unpile the Shame genannt, wo ich Spiele, die da noch drauf liegen. Verstehe. Finde es sowieso ganz nett, die Konsolengeneration geht zu Ende und jetzt kram ich so die Sachen raus, die ich ganz am Anfang gekauft habe und nicht durchgespielt. Und das erste ist Dear Esther, oft angefangen, immer abgebrochen. Ja. Weil es mich zu Tode gelangweilt hat. Ich habe ja tatsächlich auch mehrfach die Esther angefangen und bin dann immer irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes stecken geblieben. Also ich bin irgendwie so ein bisschen rumgelaufen und habe dann mich irgendwie in Geometrie verfangen und musste dann das Spiel da abbrechen an der Stelle. Also das Lustige ist, ich habe Dear Esther nur so lange gespielt, wie ich noch dachte, es sei ein Open-World-Walking-Simulator. Wenn du es glaube ich, 2-3 Meter weiterspielst, als ich das getan habe, dann merkst du, das ist komplett linear, das Teil. Das macht es erträglicher für mich, das durchzuspielen, weil ich weiß, okay, ich kann mich da, also bei Dear Esther hatte ich wirklich das Problem, ich wusste nicht, auf welches Erlebnis lasse ich mich ein, ich habe das völlig falsch eingeschätzt. Und vor dem, was ich mir in meinem Kopf vorgestellt habe, da hatte ich immer Angst. Da habe ich immer gedacht, nee, da mache ich jetzt Schluss, das passt nicht. Das, was es dann eigentlich war, wenn ich gewusst hätte, dass es das ist, dann wäre das kein Problem gewesen. Verstehe. Es hat insofern nicht so gut bei mir funktioniert, weil mein Englisch, glaube ich, nicht gut genug war, um diese Geschichte zusammenzupuzzeln. Aber es liegt auch am Spiel. Und jetzt kommt ein kleiner Spoiler, alle weghören, die den nicht hören wollen. Dear Esther ist, glaube ich, jetzt alt genug, dass man den machen kann. Das Spiel hat randomisierte Elemente. Das heißt, nicht jeder Playthrough ist gleich. Das heißt, nicht in jedem Playthrough werden dir überhaupt alle Informationen gegeben, die du brauchst, um die Story zusammen zu puzzeln. Das wurde als groß innovativ gefeiert. Ich finde, wie es gemacht wird, funktioniert es gar nicht so wahnsinnig toll. Ja. Und das Interessanteste an die Esther fand ich, also es ist natürlich ein Genrebegründer, insofern ist es ein wichtiges Spiel. Ich bin auch froh, dass ich jetzt mal gespielt habe. Das Interessantere und da, wo ich mehr Spaß hatte, war eigentlich der Playthrough, den ich dann nochmal drangehängt habe mit dem Audiokommentar. Was haben sie sich wo gedacht? Also mittlerweile hat das Spiel tatsächlich einen Status erreicht, wo mich die museale Betrachtung mehr interessiert als die eigentliche. Was, wenn ich ehrlich bin, bei vielen musealen Sachen auch tatsächlich so ist. Ja. Spielwissenschaftlich sozusagen. Ja. Also, ja, interessant und auch interessant, was sie da machen wollten. Ich finde, es funktioniert gar nicht so gut. die Umsetzung, die Story gibt es eigentlich her, so einen kleinen emotionalen Impact zu machen und auch ganz gut zu funktionieren. Aber wie sie erzählt wird, das Innovative, was eigentlich in dem Spiel da drin steht, erzählerisch, hat eher bei mir verhindert, dass ich die Story genossen habe. Was schade ist. Aber gut. Und die Texturen sind einfach mittlerweile zu schlecht. Also das ist so lustig, du kommst da in ein Haus rein und denkst dir, oh Gott, interessant, was ist hier passiert? Ich schaue mir alles genau an. Oh, hier sind Pixel passiert. Noch mehr Pixel sind hier passiert. Ja, man kann halt nicht so genau hingucken. Ja, und das ist ja schon das Remake, das war ja ursprünglich ein Half-Life-Mod. Richtig. Mhm. Und wenn du jetzt, aber nochmal so, ohne dass du jetzt, du hast ja auch so ein Unpile the Shame wirklich im Sinne von, das muss man sich mal angeguckt haben, weil, und außerdem Walking-Simulatoren und deiner Sportbetätigung, während du deine Kreise füllst, ist ja auch so eine Kombination. Wenn ich mir das jetzt nochmal angucken sollte, würdest du sagen, tu es oder lass dir mal Zeit, wenn du irgendwann mal ganz viel Zeit hast und nur um deine Gedächtnislücke zu füllen? Ich habe es auch nur mal angespielt, so 5 Sekunden und dann nie. Nee, also es könnte einfach geraffter und knapper sein. Ich würde da, was ich empfehlen würde, ist tatsächlich, ja, man sollte das gesehen haben, ein Director's Cut als YouTube-Video wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und zwar einen gekürzten, der halt mal, oder tatsächlich, ich weiß nicht, ob das wirklich geht, das ist vielleicht ganz gar nicht so doof oder uninteressant, direkt den Audiokommentar anzumachen beim ersten Playthrough. Ich weiß es nicht. Also okay. Oder vielleicht Native English Speaker sein. Vielleicht hilft das auch was. Das weiß ich nicht. Verstehe. Es ist halt tatsächlich so, dass du halt nicht so wie bei Outer Wilds um jede Ecke guckst und eine neue Erkenntnis kriegst. Die Welt ist relativ, sie ist so eine komische Mischung zwischen tot und nicht tot. Also sie ist nicht lebendig genug, dass du irgendwelche Informationen oder genug Informationen aus der Welt siehst, dass es wirklich Spaß macht, da rumzurennen und sich alles anzugucken. Auf der anderen Seite ist viel drin und viele Details, die ergeben bloß nicht immer Sinn. Also es ist einfach noch sehr experimentell. Insofern, wie gesagt, computerspielgeschichtlich interessant. Ja. Kommen wir zum nächsten. Nachdem ich die Esther gespielt habe, war ich endlich bereit, weil voll im Mindset, mir Tacoma reinzuziehen. Jetzt bin ich gespannt. Und ja, Tacoma ist ja noch viel tragischer als Dear Esther, denn Tacoma habe ich genau an der Stelle aufgehört, bevor das Spiel angeht. Die zwei, drei Minuten Prelude, die zwei, drei Minuten Vorspiel dieses Spiels haben es geschafft, es mir so zu verekeln, dass ich nicht angefangen habe. Okay, dann lass aber ganz kurz ganz mal so den Abriss machen. Was ist denn Tacoma überhaupt? Von wem? Das ist ein ganz anderes Spiel. Also das ist das Spiel, von Fulbright, der Nachfolger zu Gun Home. Nun spielt es nicht in einem Haus in den 80ern, was sofort bei jedem irgendwas auslöst und interessante Assoziationen, sondern auf einer Raumstation. Das ist schon mal schlecht. Insofern, dass die Raumstation, wenn du da die betrittst, da ist da halt erstmal nicht viel, was spannend ist. Ich finde auch Alien hätte in einem Haus in den 80er Jahren spielen sollen. Ja gut, Alien ist tatsächlich schon wieder viel interessanter. Sie haben es halt auch echt geschafft bei Tacoma, die Anlandestation vom Raum her und der Geometrie und der Optik möglichst langweilig zu machen, dir aber so Listen hinzuknallen mit deinem Auftrag, die halt so 30, 40 Zeilen Text sind. Das spielt aber überhaupt keine Rolle, das musst du alles gar nicht lesen. Und das war mir nicht klar. Der Kern des Spiels, und das unterscheidet es von Gun Home, ist, du hast Gun Home mit Videosequenzen. Das heißt, es ist viel näher dran an The Invisible Hours, was ich ja immer wieder raushole, das Spiel, dieses Detektivspiel, wo Filme ablaufen und du zugucken kannst und puzzelst, was ist da passiert, als Gun Home. Genau. Und im Grunde ist es auch super linear, relativ kurz, und du kannst dich einfach wie in eine Achterbahnfahrt da reinbegeben und dir die Filme angucken. Und dann ist es nett. Also es hat Spaß gemacht, mir die Filme anzugucken. Bis ich da hingekommen bin, und es sind nur 3 Minuten, lächerlich, um da hinzukommen, aber bis ich da hingekommen bin, hat es mir so viele falsche Fährten gelegt, dass ich halt dachte, das ist kein Spiel für mich. Verstehe. Genau. Und es gibt, glaube ich, 6 Protagonisten. Ja, genau. Sehr divers, das Spiel. Die Storys sind teilweise interessant. Leider war ich schon ein bisschen gespoilert vorher, dadurch, dass ich so lange immer rausgeschoben habe. Deswegen weiß ich nicht, wie groß der Überraschungsfaktor war. Aber ich habe das durchaus genossen, und mir war halt nicht klar, dass man sich das einfach mal so reinziehen kann, so als Unterhaltung für einen Abend. Das sag ich doch immer. Ja, und das ist genau das. Ja. Genau. Also ich muss meinem vergangenen Ich sagen, wenn ich jetzt zurückreisen könnte, nein, vergiss einfach, lies nichts. Ich habe am Ende nichts gelesen. Ja. Ich habe diese ganzen Sachen einfach ignoriert und mir nur die Hauptstory angeguckt. Und das war super. Es ist trotzdem nicht so stark wie Gun Home, finde ich, weil Gun Home hast du einfach viel mehr rumzukramen und zu sehen und selber zu. Das Lustige ist, wenn wir Gun Home sagen, denke ich immer so an eine Kanone. Warum hat jemand eine Kanone zu Hause? Weil ich irgendwie so dieses Gun. Also, ja, ich weiß nicht genau, ob wir das falsch aussprechen oder ob das nur mein Sprachparser komplett fehlschlägt an der Stelle. Aber es ist Gone Home, wie mein Vater es aussprechen würde. Heute habe ich einen Podcast gehört, da hat einer von Guns gesprochen, und ich musste an das Untitled Goose Game denken. Insofern, du bist nicht der Einzige, der solche Probleme hat. Ja, die Homophone sind schwierig. Ja, und dann ist was ganz Schlimmes passiert. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt schon Tacoma gespielt habe, dann kann ich ja nochmal die Road bekommen. Warum, Marcel? Weil es geht. Oh, okay. ich muss all diese Spiele jetzt unter einen Schirm stellen. Ich habe gerade ganz wenig Zeit zu spielen. Und ich muss aber laufen. Detroit ist eher Shame the Pile als Pile the Shame. Und ich hatte zur Auswahl The Witcher noch, und da muss ich Systeme lernen, und das passt jetzt gar nicht. Okay. Sondern ich brauche was, wo möglichst ich einfach gucken kann, aber währenddessen laufen kann. Und das Schlimmste an Detroit war, dass es mir jetzt beim zweiten Mal bislang sogar gefallen hat, die Szenen. Und zwar die Frage ist genau, welchen Pfad du gehst. Es gibt einen Pfad, der ist ganz okay. So. Also wenn du ein bisschen so die plausibleren Pfade, also wenn du dieses Feature, dass es eigentlich eine interaktive Fiction ist, wo du Entscheidungen triffst, weglässt und nur den offensichtlichsten, passendsten Pfad gehst, dann kann man es aushalten, die Story. Aber nur dann. Ich habe es ja 4-mal durchgespielt oder so. Aber dieses Schinkenfäustige. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich genau gerade das mache. Weil ich habe nämlich, wie bei den anderen Spielen, habe ich diesmal gesagt, diesmal gehe ich anders ran. Diesmal scheiße ich mich jetzt einfach nix. Mir ist völlig egal, was da jetzt passiert. Ich mache einfach impulsiv, was mir gerade einfällt und was ich denke, das will ich jetzt tun. Mhm. Ja, also ich versuche nicht, meine Androiden zu beschützen oder so, sondern wenn die draufgehen, gehen sie halt drauf. Scheiß drauf. Mhm. Ich mache jetzt das, was ich gerade impulsiv gut finde. Und Was ja Detroit auch super gut tut, wenn du 4 von den 5 Storylines einfach mal frühzeitig abkillst. Weil hast du einfach vom Spielerfahrung insgesamt ist es nicht so lange und auch nicht wirklich viel schlechter. So, ja. Also es hat auf jeden Fall dem Spiel, meinem Gefühl, Spielgefühl gut getan. Einfach mal drauf loszuspielen, keine Angst zu haben und sich nicht zu überlegen, mache ich das jetzt richtig oder falsch. Hm. Also das nicht als Skillspiel zu sehen, sondern einfach mal als ich schmeiß mich da rein. Und ansonsten, es gab mehr Tote als bei meinem ersten Versuch, muss ich sagen. Wesentlich mehr. Aber gut. Ansonsten, ich fand die Szenen ganz unterhaltsam bis jetzt, interessanterweise. Und beim ersten Mal ging mir das nicht so, da fand ich die richtig scheiße, die gleichen Szenen teilweise. Keine Ahnung. Martin, wie hieß denn nochmal der Vorgänger? Two Souls oder sowas? Beyond Two Souls. Beyond Two Souls. Da stellt sich für mich die Frage, ob ich da mit einer anderen Haltung nochmal besser reinkäme, weil ich habe jetzt auch, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt das Hideo Kojima-Spiel durchgehalten habe, dann kann ich vielleicht auch wieder Beyond Two Souls nochmal storytechnisch aushalten. Also ich finde, Beyond Two Souls hat halt nicht diese zusätzliche Dimension oder weniger diese zusätzliche Dimension von einer sehr heavy-handed Race-Allegory, die da irgendwie draufgeschraubt ist, von der dann behauptet wird, dass sie nicht da wäre, die aber gleichzeitig so offensichtlich ist, dass man das Kotzen bekommt. Also da ist Beyond Two Souls halt an der Stelle besser. Ich glaube, wenn man nicht viel erwartet, dann kann Beyond Two Souls durchaus befriedigen. Aber ja. Weil das war nicht so schlimm. Gefühlt hat mich die Story halt einfach nicht mitgerissen und dann gab es ja diese komischen Militärausreißer, die ich auch super seltsam fand und nicht so spaßig. Ja. Aber so, man könnte vielleicht. Also, weil ich habe ja dummerweise den Heavy Rain wieder ausprobiert und der ist mir zu alt. Ja. Muss ich leider feststellen. Ja, also ich habe ja Beyond Two Souls zweimal angeguckt. Einmal als du es gespielt hast und einmal als Aga gespielt hat. Und das hat sich sehr ähnlich angefühlt. Also da steckt, glaube ich, nicht viel Variation drin. In Beyond Two Souls. Und auch die Herangehensweise ist in der Hinsicht, glaube ich, nicht so wahnsinnig. Und es hat auch seine problematischen Szenen, allein diese schlimme Duschszene, also, ja. Es ist auch lange, glaube ich. Beyond Two Souls war auch lange. Wolltest du jetzt überleiten zu Mein Nachbar Totoro? Wegen schlimmer Duschszene? Martin. Nein. Ja. Regenschirm ist immer gut. Ja, aber ich finde... Okay, ich weiß noch nicht, wie ich Beyond finde, Detroit Become Human finde. Wenn man sich wenig Gedanken macht über das alles, was da passiert und sich einfach so wie spannende Szenen anguckt, ist es auf jeden Fall wesentlich angenehmer, als wenn man das Spiel ernst nimmt. Also wenn man so als bunte Bilder wahrnimmt, dann ist das gut. Verstehe. Ja, nein, ich fand die Szenen teilweise wirklich spannend, auch auf dem Schrottplatz. Das war... nett inszeniert auch. Ich habe Angst, dass es natürlich jetzt storytechnisch in Sachen abdriftet, die schwierig werden. Aber gut, ja. Nun ja, nun denn, ich wollte eigentlich überleiten mit, bist du sicher, dass das nicht auch das nächste Thema noch zu Unpile the Shame gehört? Weil es geht um Totoro und Kiki. Stimmt, ja, eigentlich gehört es zu Unpile the Shame, ein bisschen, ja. Ich habe mir jetzt Folgendes vorgenommen, also aus einem letzten Podcast habe ich erfahren, dass es Studio Ghibli heißt. Ja, Ghibli. Oder Ghibli. Ghibli. Ghibli. Ach, Gibberish. Ja. Gut, genau. Ich habe da, glaube ich, zwei Filme gesehen bis jetzt nur. Und zwar? Und die habe ich auch schon viel zu spät gesehen. Chirikos Reise und das fliegende Schloss. Hast du damals nicht mitgeguckt, wie wir das so in der Cave gemacht haben? Da haben wir mindestens 5, glaube ich, gesehen davon. Nee, also, nee. Nee, Ponyo zum Beispiel auch noch. Ponyo. Und Totoro auf jeden Fall auch. Ja, kann sein, dass ganz am Anfang, aber da bin ich dann nach Hause gegangen an dem Tag. Da bist du dann immer nicht mit, du hast diese Social Events nicht mitgenommen. Ja, ja. Ich glaube, wir haben da immer so Doppelfeature gemacht und dann ist Marcel irgendwie nach dem ersten Film gegangen. Wir haben ja zu Hause, wir haben ja eine zu Hause eine Ungesicht-Spardose, die ist ganz großartig. Ja. Genau, und dann habe ich mir jetzt Folgendes vorgenommen. Ich fange einfach von vorne an und schaue mir die alle an, nacheinander. Und zwar ist es momentan so eine Viertelstunde zum Einschlafen. Und dann schaue ich den am nächsten Tag oder zwei Tage später eine Viertelstunde weiter. Hm. Und es funktioniert ganz gut. Ich bin jetzt durch 1,5 Filme durch. Mein Nachbar Totoro und Kikis Delivery Service. Kikis lustiger Delivery Service oder so. Nein, ohne lustig. Ja. Da fällt mir ein, wo das Ganze läuft, ja, das ist ja Netflix. Ja. Und es ist die Hölle zugefroren. Netflix hat jetzt überall die Option, dass man diese Trailer, die automatisch loslaufen, abschaltet. Ja. Und ihr müsst es alle tun. Ja, man kann sich bei seinem Web-Account einloggen und da gibt es diese Account-Einstellungen, wo man ganz, ganz viele seltsame Dinge findet. Und da unter anderem ist da auch Teasers nicht automatisch abspielen und das will man haben. Mein Leben ist, hat sich 100% ins Positive verändert. Und zwar jetzt, wo es Apple eingebaut hat in Apple Plus, ist es bei Netflix abschaltbar. Das ist einfach so ist die Welt. Tja. Gibt es eigentlich bei Netflix auch eine History? Ja, es gibt eine Watch History und die ist dieses Interface ganz grauenhaft als nicht oft Netflix Nutzer. Ja, ja, also die findest du natürlich nicht in allen Interfaces, die du benutzt, sondern nur im Web. Und im Web kannst du diese History einerseits angucken und andererseits, was auch sehr praktisch ist, kannst du sie auch bearbeiten, was nämlich dann hilft, wenn du irgendwie vor 20 Jahren mal eine Folge von irgendeiner Netflix-Serie geguckt hast, die dich nicht interessiert, die dir Netflix aber seit 20 Jahren immer wieder vorschlägt, dass du sie jetzt weitergucken sollst, dann kannst du diesen History-Eintrag einfach löschen in deiner Watch-History und dann schlägt dir Netflix das auch nicht mehr vor. Weil so als wenig Netflix-Nutzer kommt mir das Interface von Netflix wie eine Sockenkiste vor. Ja. Und das ist nicht so angenehm. Ja, es gibt da sehr, einem, sehr weißt du, ich will die Viertelstunde weitergucken und die Anger hat in der Zwischenzeit halt mindestens 20 Filme und 13 Serien geguckt. nee, gut, aber du hast ja natürlich schon deinen eigenen Nutzer-Account, oder? Dein eigenes Profil. Nee, habe ich keinen. Ich gucke so wenig, dass ich das. Nee, aber dafür ist es da. Ja. Also genau den Fall hätte ich ja an deiner Stelle schon abgedeckt damit, weil, also das würde ich ja nie machen, wenn mein Profil teilen mit meinem Partner. Nee. Das muss ich ja schon bei Apple Plus machen im Moment. Das ist schlimm genug. Sind zwei Profile nicht eher auch Standard? Oder ist im kleinsten Paket nur ein Profil? Nee, man hat schon. Ich glaube, es sind mehr. Also ich kann das auch nur empfehlen, dass du dir dein eigenes Profil einrichtest. Das macht sehr viel Sinn. Wie deprimierend ist das denn? Marcel, du hast einen Film geguckt. Ja. Hat allerdings dann wieder andere Probleme, die ich auch schon auf Twitter vor kurzem bemängelt habe. Nämlich, wenn man dann Dinge zusammenguckt, muss man das dann auf einem Profil machen und auf dem anderen Profil wird einem dann ständig das vorgeschlagen, was man schon mit dem anderen Profil geguckt hat. Was irgendwie auch total dämlich ist. Aber ja, man kann es aber auch einfach nur positiv Plattform so. Ach ja. Aber ich würde halt das gerne. Das ist ja auch. Dann sagen, okay, ja. Das habe ich jetzt, drei Folgen habe ich hier zusammengeguckt, also würde ich gerne die vierte mit meinem Profil gucken und auch so die Watch History synken und so, aber das geht ja alles nicht. Nee, das ist ja auch bei Computerspielen so, dass mir dann die ganze Zeit das angeboten wird, was ich auf einer anderen Plattform schon geholt habe. Also da hat man auch zu wenig Kontrolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zu den Filmen, ich wollte die verstörende Badewannenszene in Totoro ansprechen, die ihr offensichtlich alle verdrängt habt. Ach, ja, verstörend, ich weiß nicht. Nein, das Verstörende dran finde ich, dass es gibt ja Filmemacher, es gibt ja diesen alten Trick immer, irgendwie Gegenstände zwischen die Kamera und das Gemächt von nackten Männern zu platzieren. Und das Verstörende war einfach nur, dass der Gegenstand, der da dazwischen war, seine Tochter war. Der Kopf seiner Tochter als Blocker für den, also das fand ich dann schon ein bisschen strange. Aber gut, kann man so machen. Ich war sehr positiv angetan von Totoro und auch Kiki macht mir Spaß und es ist krass, wenn man sich vorstellt, also Totoro ist 88 erschienen, Kiki 89 und im Grunde ist es super peinlich, wie weit hinten da erzählerisch der Westen war. Oh ja. Wenn man sich das anguckt. Also weil diese Differenzierung, die Darstellung der Charaktere, das ist alles so viel näher an echten Menschen irgendwie, obwohl immer alle Ausdrücke so übertrieben wirken und so, aber ja, also wirklich, wirklich erstaunlich und eigentlich auch traurig. Ich meine, gerade also die wirken immer noch sehr modern, finde ich. Ja, absolut zeitlos. Und wir hatten das letztes Mal schon ein bisschen angesprochen. Gerade Totoro ist in meinem Gefühl auch ein sehr mehrschichtiges Ding, was auch zu dem Zeitpunkt in westlicher Animation nicht so stattgefunden hat. Ja. Ja, vor allem, weil wir ja trotzdem dann vom Stil her die Animes rübergekriegt haben. Das ist ja schon, also sehr, sehr spannend und wirklich lohnenswert, sich das anzugucken. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich immer so ein bisschen, Zeichentrickfilme drauf geguckt habe und das auch einer der Gründe, warum ich die nicht ernst genommen habe und mir auch die ganzen diese ganze Serie nicht angeguckt habe. Ja. Aber die Chance ist jetzt da, denn Netflix sei Dank. Ach so, ja genau. Oh, Coco ist auch auf Netflix gerade. Apropos Zeichentrick. Ah, Coco, ja. Der Pixar. Das ist Coco ist auf Netflix. Ich hätte nie gedacht, dass die Pixars irgendwie verscherbelt werden in den allgemeinen Streaming. Und vor allem nicht bei Apple. Was passiert hier? Was ist hier passiert? Naja, also im Zweifel wäre es ja bei Disney, aber Disney gibt es ja noch nicht hierzulande und deswegen ist es ja gerade noch auf Netflix. Ach, du meinst den Deutschen? Okay, gut. Auf alle Fälle, ja, Coco war sehr gut, Pixar. Ist Disney dann eigentlich die Singularität? Also, ja. Bricht dann alles zusammen, weil ja Disney ja schon alles gekauft hat? Und also, und muss es dann zerschlagen werden, weil es einfach ein ganzes Medium als Monopol hat oder nicht? Ja, Disney zerschlagen, doch, doch. Ja, ja. Genau, in verschiedene Welten. Die Future World. Verschiedene Universes. Ja, Westworld geht auch bald weiter, fällt mir dazu ein. Stimmt, das hat Disney noch nicht gekauft. Ich bin ja super gespannt, wie Westworld weitergeht, weil ich keine großen Hoffnungen habe, dass es gut weitergeht. Ja, ist die Frage. Ja, oder interessant ist. Also ich fand schon die zweite Staffel sehr schwierig, die kann sich aber redeemen, wenn die dritte dazu passt. Ja, die zweite ist so eine Übergangsstaffel gefühlt. Insofern muss die dritte gut werden. Ich höre dir nicht zu. Ja. Ich hatte ja irgendwie schon bei der zweiten Staffel gehofft, dass sie jetzt ins feudale Japan irgendwie komplett gehen, aber dem war ja nicht so. Nee, nur komischer Ausschnitt. Ja, ja. Nun ja, mal sehen. Ja, das war damit, mal das Leben ist auch auf Netflix. Wir haben nächstes Mal die Folge 400, möchte ich euch bloß sagen. Oh ja, stimmt. Nächstes Mal großes Jubiläum. Die werden wir zelebrieren mit, weiß nicht, ich könnte mal wieder ein neues Spiel rausbringen oder so. Ja, oh ja. Irgendwie, oder? Nach 5 Jahren wäre dann mal an der Zeit. Ja. Vielleicht. Echt, das ist schon 5 Jahre her. Ja. Ha. Ja, genau. Die Folge 400 mit gegebenenfalls guten Nachrichten. Und wir können uns dann auch schon überlegen, was wir mit der Folge 420 machen. Hahaha. Nein, Spaß beiseite. Da muss man vorher was anbauen noch. Ja, ja, eben. Da machen wir dann den Elon. Da wissen wir dann, dass wir abgesetzt worden sind, besaufen uns und sind peinlich. Ja. Also wie immer. Ja. Was besäufst dich jedes Mal? Du findest? Ich finde übrigens meine Tastatur meines alten Laptops mittlerweile völlig unbrauchbar, weil die Tasten so wackeln, als würden sie bei jeder Berührung rausfallen. Ha. Und ich habe diese Tastatur jahrelang geliebt. Zu Tode geliebt. Aber geliebt habe ich die nie. Aber mir ging das tatsächlich, wenn wir jetzt gerade schon im Post-Show-Bereich sind, der noch online stattfindet. Das kostet normalerweise extra, aber ich habe dazu auch was zu erzählen. Und zwar, ich habe gestern Homeoffice gemacht und dann habe ich so eine alte Tastatur ausgegraben zum Programmieren. Und das war halt so eine Schlumpftastatur, wenn ihr auch hier erinnert. Oh, die sind super noch. Die habe ich nämlich auch als total super in Erinnerung gehabt und habe dann festgestellt, oh, so gut ist es ja hier doch nicht mehr. Also die wobbeln schon auch stark, die Tasten. Man ist heute einfach so rigidere Strukturen gewohnt, glaube ich. Ich habe dann schon, also man kann damit schon noch gut tippen, so ist nicht. Aber irgendwie ist es wobblig ein bisschen. So. Ja. Und für alle, die sich jetzt fragen, was eine Schlumpftastatur ist, schwierig zu erklären. Ja, ja, da müssen wir jetzt das, wirklich weit zurückgehen. Die alten Tastaturen, die bei den Power Max G3 dabei waren. Oder auch beim iMac. Translucent. Ja, ganz easy. So die erste iMac Bondi Blue Link Geschichte, die ist auch so gewesen. Und die Pfeiltasten waren da schon scheiße, by the way. Ja. So. Ja. Ja. Das Layout war schon scheiße, aber so, das waren wenigstens noch so Tasten. Ich habe eine UK Schlumpftastatur, glaube ich, die ist vom Layout her okay. Mhm. Wenn man Schlumpftastatur in der Bildersuche sucht, dann kommt ein Schlumpf mit einem riesigen Handy-Telefon, eher so. Ja, aber dafür macht Martin ja Coverbilder hier. Also wenn ihr einen ja, eben, das wollte ich jetzt. Einen Audio-Podcast, also einen Podcast-Client nutzt, der Coverbilder anzeigt. Wenn irgendwo. Ihr einen Audio-Podcast-Client nutzt. Ja, oder? Ja, das ist echt schwierig, dummerweise diese Dinge anzugucken. Also ich muss mir teilweise echt mein Castro auf Fullscreen anlassen und das Telefon nicht aus, damit ich die mitbekomme, obwohl es. Aber die werden auch im Lockscreen angezeigt. Was? Die werden auch im Lockscreen angezeigt. Im Lockscreen, ach, diese Lockscreen-Player, der direkt da, das verstehe ich ja nicht. Den muss man auch wieder anmachen. Der bleibt ja auch nicht an. Okay, nein, aber für alle, die keinen Client haben, der die Bilder anzeigt, die können auch auf unsere Webseite gehen. Unsere Webseite hat dankenswerterweise dank Dom den Podlove-Player, der die auch anzeigt. Genau, und da kann man einfach direkt dann auf das Kapitel gehen und kann man sich die gucken, weil Martin macht nämlich für jedes Kapitel eine, jetzt musst du es auch weitermachen. Ich mache das ja schon seit gefühlt 50 Folgen oder so, nein, nicht ganz, aber ja. Was gerade in ATP auch kam, das ist keine Sau interessiert. Tja. Das ist ja meine Spezialkategorie. Ich mache gerne Dinge, die keine Sau interessieren. In diesem Sinne, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Fanboys. Aber bis dahin sagen wir Servus und Baba.